Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Nachtschatten-Podcast. Beim letzten Mal habe ich euch ganz gemein mitten in der Geschichte 1999 hängen lassen. Aber da machen wir heute weiter. Es gibt nämlich einige neue Updates zu erzählen. Wie gesagt, die Geschichte ist wirklich lang, deswegen werden wir auch heute damit nicht fertig. Und deshalb wird es noch einige weitere Teile geben. Also freut euch schon mal drauf. Also, 1999, Teil 2. Update, 21.09.2011. Viele von euch haben mich gefragt, was genau damals passiert ist. Und darauf werde ich zu sprechen kommen. Diese komischen Fernsehserien waren anscheinend dazu gedacht, neugierig auf Mr. Bear zu machen, und was dort passiert ist, hat die ganze Stadt schockiert. Mein Vater fuhr mich nach Caledon, zu der Adresse, die in dem Brief stand. Das Haus befand sich am Stadtrand, vor den offenen Feldern. Ich erinnere mich noch genau, es sah aus wie ein altes Farmhaus aus den 1900er Jahren, die Fenster verrammelt und insgesamt ziemlich heruntergekommen. Mein Vater überprüfte mehrfach ungläubig die Adresse, während wir auf das Haus zugingen. Und dann öffnete sich die Vordertür. Ich hatte eigentlich Mr. Bear erwartet und war überrascht, einen Polizisten aus der quietschenden Tür kommen zu sehen. Der Beamte redete mit meinem Vater, doch ich mischte mich gleich ein und fragte, ob das Haus von Mr. Bear sei. Der Polizist verzog das Gesicht und murmelte: "Mein Gott." Oder sowas in der Art. Die beiden sprachen jetzt leider so miteinander, dass ich nichts verstehen konnte. Aber mein Vater schickte mich ohnehin zurück zum Auto. Und dann fuhren wir einfach wieder nach Hause. Er war die ganze Fahrt über so still. Ich spürte, dass etwas passiert sein musste. Mein Vater redete mit mir eine ganze Zeit lang nicht darüber. Und ich vergaß es irgendwann auch einfach. Kanal 21 war nicht mehr auf Sendung, und wenn ich ihn danach fragte, tat er so, als hätte es ihn nie gegeben. Ich war 13, als ich die Wahrheit erfuhr. Irgendwie fiel mir der Sender wieder ein, und ich fragte meinen Vater erneut danach. Er schien beschlossen zu haben, dass ich schließlich doch die Wahrheit erfahren sollte. Caledon Local 21 war ein lokaler Fernsehsender, der von Oktober 1997 bis August 1999 in der Region Peel, Ontario, ausgestrahlt wurde. Die gesamte Produktion fand in einem Haus in Caledon statt, das Haus, bei dem ich war. Betrieben von einem Mann, den niemand in der Stadt wirklich kannte. Der Sender konnte nur auf alten Geräten empfangen werden, da nur diese Antennen diese recht schwachen Frequenzen einfingen. Der Mann produzierte alle Sendungen auf dem Kanal. Allesamt Kinderserien. Seine Hand war Bubi, er war Mr. Bear, er war der Kameramann. Der Grund, warum er den Kanal betrieb, war noch verstörender als vermutet. Ihr habt sicher schon erraten, dass er die Kinder in seinem Keller gefangen gehalten hat. Die meisten denken, es handelt sich also um einen Kinderschänder, aber der Kerl hatte andere Pläne. Als ich bei dem Haus ankam, war er in der Nacht zuvor geflohen. Und die Polizei hatte das Haus gesichert und angefangen zu ermitteln. Ich war damals nicht der einzige Zuschauer gewesen. Update, 9.11.2011. Bitte entschuldigt, dass ich eure Fragen so lange nicht beantwortet habe. Ich konnte eine Zeit lang nicht auf mein E-Mail-Konto zugreifen. Egal, jedenfalls will ich euch jetzt erzählen, was ich weiß. Im August bin ich zu dem Haus gefahren, das einmal dem Mann gehört hat, der Caledon Local 21 produziert hat. Heute leben dort zwei Frauen, die eine Kindertagesstätte betreiben. Was für eine Ironie. Aber jetzt zu euren Fragen. Frage: Wer hat sonst noch den Sender gesehen? Antwort: Ich weiß mit Sicherheit, dass es auch andere Kinder gab, die den Sender geschaut haben. Zumindestens die, die in seinem Keller gelandet sind. Bei meiner Webrecherche bin ich in einem Neo-Seeker-Forum auf ein paar Leute gestoßen, die über die Serien auf Caledon diskutierten. Sie redeten über die Kinderserien, die ich auch gesehen habe, aber auch über andere, von denen ich noch nie etwas gehört hatte. Der gefallene Engel und das Leben. Ein User namens I Am Real Life beschrieb es als eine ziemlich langweilige Sendung. Es war nur ein Kerl, der vor der Kamera saß und erklärte, man müsste Satan gefällig sein und sich mit ihm gutstellen, bevor es zu spät ist. Malen mit der Seele. I Am Real Life und Siggi92 haben sich über diese Sendung ausgetauscht. Sie meinten, es habe an Blair Witch erinnert, da es nur der Kameramann war, der nachts durch einen Wald wanderte und sonst nichts Bemerkenswertes tat. Ich werde mal sehen, ob ich euch einen Link zu diesem Forum geben kann. Frage: Wo ist Mr. Bear oder der Kerl in dem Kostüm? Antwort: Wenn ich das wüsste, dann hätte ich es euch schon gesagt. Ich habe keine Ahnung, wo der Typ steckt und ob er tot oder lebendig ist. Hoffentlich tot. Wenn ich das nächste Mal den einen Bekannten meines Vaters treffe, werde ich ihn fragen, ob er mir vielleicht genaueres sagen kann. Frage: Was hat Mr. Bear den Kindern angetan? Antwort: Das ist die Frage, die mir am häufigsten gestellt wurde. Auch das habe ich im August erfahren. Von dem erwähnten Kumpel meines Vaters, ein ehemaliger Polizist aus Caledon. Wie es aussieht, hat der Mann, der sich als Mr. Bear ausgegeben hat, die Kinder in einen nahegelegenen Wald genommen. Was dort geschah, darüber ist sich die Polizei nicht sicher. Aber es wurden 16 verkohlte Kinderleichen im Alter von 4 bis 13 in einer 4x4 Meter großen Grube gefunden. Mehr wollte er mir nicht sagen. Aber ich treffe ihn am Donnerstag wieder. Vielleicht kriege ich dann noch etwas aus ihm heraus. Das ist vorerst alles, was ich zu berichten habe. Ich werde versuchen, so viel wie möglich für meinen nächsten Post herauszufinden. Langsam finde ich richtig Interesse an dem Ganzen. Immerhin ist es wohl mein Recht zu erfahren, was zum Teufel damals passiert ist. Update 2.1.2012. Entschuldigt, dass ich so lange nichts gepostet habe. Aber ich hatte ein wenig das Interesse an diesem Blog verloren, nachdem ich bei meinen Nachforschungen scheinbar auf eine Sackgasse gestoßen war. Aber vor ein paar Wochen bin ich dann doch auf etwas wirklich Interessantes gestoßen. Ganz zufällig über den Vater eines Jungen, auf den ich früher ab und zu aufgepasst habe. Sein Name ist Anthony Pollo. Er wohnt gegenüber und hat im Moment keinen Job. Früher einmal hat er in der Nähe des Caledon Forest gewohnt und hatte einiges der Aktivitäten dieses Kerls beobachtet. Als er in seinem kleinen Bungalow am Waldrand wohnte, so berichtete er, habe er gerne mal seine Arbeit als Tischler unterbrochen, um im Wald einen Joint oder zwei zu rauchen. Dabei habe er manchmal Kinderstimmen aus dem Wald gehört, sowie ein oranges Leuchten in einiger Entfernung gesehen. Laut Pollo fingen diese Ereignisse 1997 an. Das war die ungefähre Zeit, als Caledon Local 21 zum ersten Mal auf Sendung ging. Anscheinend ging ihm das irgendwann auf die Nerven und er beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Pollo beschrieb mir die Szene, die er dort vorfand. Eine Gruppe von Kindern, an die 13 bis 17, im Alter von 5 bis 12 Jahren, waren um eine große Grube versammelt, in der ein Feuer loderte. Bei ihnen war ein einzelner Erwachsener, den Pollo dann ansprach. Er erwähnte, dass er aussah wie ein heruntergekommener Crack-Junkie und unruhig zuckte. Er fragte ihn, was er hier draußen im Wald mit all diesen Kindern machte. Der Mann meinte, es wäre ein Campingausflug, etwas, das sie häufiger machten. Pollo fand das nicht weiter verdächtig. Caledon hat die niedrigste Verbrechensrate in ganz Kanada und bat sie, leiser zu sein. Pollo machte eine kurze Pause, bevor er fortfährt. Sie seien aber nie leiser geworden. Im Gegenteil, er habe lauten Gesang in einer Sprache, die er nicht kannte, gehört. Er hatte allerdings keine Lust, sich nochmal mit diesem Typen zu unterhalten, der sowieso bald wegziehen würde. Ich meinte zu Pollo, dass der Mann vielleicht der Besitzer von Kaelden Local 21 gewesen sein könnte. Doch er sagte, das bezweifle er, da er von einigen Bewohnern des Ortes gehört hatte, dass der Typ nach Pickering umgezogen sei. Hier ist also, was ich weiß. Der Typ nahm regelmäßig Kinder mit in den Wald, zum Camping. Die Feuerstelle, von der Pollo geredet hat, könnte die Grube sein, in der später die Leichen der Kinder gefunden wurden. Die Kinder, die Pollo gesehen hat, waren wahrscheinlich dieselben. Der Mann ist nach Pickering gezogen, eine kleine Stadt östlich von Toronto. Ich werde das alles mit dem Freund meines Vaters besprechen, dem Ex-Polizisten, und sehen, ob das mit den Dingen übereinstimmt, die die Polizei damals herausgefunden hat. Vielleicht weiß er auch mehr über die Sendungen, die auf Kaelden Local 21 gelaufen sind. So, das war's wieder für heute. Ja, es bleibt spannend, wie es aussieht. Ich freue mich schon sehr drauf, wie es weitergeht. Hilf Patricia und mir, unseren Podcast zu verbessern, indem du uns eine E-Mail schreibst an nachtschatten@mailbox.org oder eine Rezension auf iTunes hinterlässt. Das würde uns wirklich sehr helfen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, schlaft gut.